Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. An was denken Sie, wenn Sie das Wort Chanson hören? An Postkartenansichten von Paris? An den Eiffelturm? Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. An die Seineufer mit den Ständen der Bouquinisten, an die breiten Boulevards von Saint-Germain oder an das ernste Gesicht einer schwarzgewandeten Sängerin, die auf einer dunklen Bühne stehend vom Licht eines Scheinwerfers erfasst wird. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublie ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Vielleicht an die großartigen Lieder von Jacques Brel? In Frankreich versteht man unter Chanson sowohl das triviale, das harmlose Liedchen, das vor allem der Zerstreuung dient, aber auch das anspruchsvolle Lied mit geradezu literarischem Text. Für den Schriftsteller Kurt Tucholsky ist das Chanson deshalb mehr als gesungene Dichtkunst. Es ist Welttheater in 3 Minuten. Einige Ausnahmekünstler haben das Spektrum des Genres allerdings erheblich erweitert. Ihre Lieder sind für alle Zeiten eingeschrieben in das nationale Poesiealbum der großen Chanson und in die Annalen der Weltmusik. Also Vorhang auf für die Auftritte von 4 Chansonautoren, die die Musikwelt verändert haben. Et voilà. Charles Trenet. Der singende Narr. Charles Trenet will La Mer, sein bekanntestes Chanson, bereits 1939 geschrieben haben, und zwar während einer Bahnfahrt. Aufgenommen wurde es allerdings erst 1945, im Jahr der Befreiung. Trenet, der aus dem südfranzösischen Narbonne stammt, beschreibt in dem Welthit das Meer nicht realistisch, sondern geradezu impressionistisch. La mer, qu'on voit danser. Das Meer, das man tanzen sieht, die hellen Buchten entlang, hat silbernen Glanz. Das Meer, schillernden Glanz im Regen. Mit zärtlichem Jubel bildet Trenets Stimme nicht nur ein simples Idyll ab. Der Text mit einfachen, aber elementaren Bildern steht für die Rückbesinnung auf das Wesentliche. Er beschreibt eine zeitlose Natur, eine offene Welt. Trenet sorgt mit diesem und anderen Liedern mit Hymnen für Träumer, Poeten und Vagabunden. Wie die Kritik erkennt, für einen neuen Ton im Chanson des 20. Jahrhunderts. Das französische Chanson bündelt verschiedene Entwicklungsstränge der europäischen Liedkultur. Man kann es als Fortschreibung der mittelalterlichen Troubadour-Lieder verstehen, als Fortsetzung der höfischen Helden- und Minnelyrik. Volkstümliche Folklore und politische Spottlieder dürfen als weitere Einflüsse nicht unterschätzt werden. In den Café-Concerts der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnt die Geschichte des modernen Chansons. Dort treten Sänger wie Aristide Briand auf, mit effektvoll inszenierter Garderobe. Mit schwarzem Hut, rotem Schal, Stock und schwarzem Cape wirkt er wie ein Vagabund, wie ein weitgereister Fährmann, der von unbekannten Welten berichtet. In naturalistischen, aber keineswegs sozialkritischen Chansons beschreibt er das ärmliche Milieu von Pariser Dieben, Dirnen und Lumpenproletariern für ein Publikum, das die Nöte der beschriebenen Figuren nicht kennt. Das zumindest ist anders bei Edith Piaf, der wohl bekanntesten Chansonsängerin. Edith Piaf stammt aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Elend und Armut kennt der Spatz von Paris, so ihr Spitzname, aus nächster Nähe. Mit eher düsteren Liedern bestimmt die Piaf die Zeit zwischen den Weltkriegen. Als männlicher Gegenpol gilt damals in der Unterhaltungsbranche Maurice Chevalier, der galante, leicht onkelhaft wirkende Bon Vivant. Er ist es auch, der Charles Trenet, den Meister der leichten, aber intelligenten Muse, fördert, indem er dessen Lieder in sein Repertoire aufnimmt. En tournée, le cœur s'amuse, en tournée, toute l'année en tournée. Bonjour ma muse, bonjour ma mine, aimée, vagabond. Trenet positioniert sich, auch wenn er alles andere als ein Beau ist. Er versteht es dennoch, sich als starke Bühnenpersönlichkeit zu inszenieren. Wenn er mit absurd kleinem Filzhut auf dem Hinterkopf und roter Nelke im Knopfloch die Bühne betritt, wirkt er wie ein Schelm, ein Mitglied der Komikertruppe The Marx Brothers. Tatsächlich bezeichnet sich Trenet, der mit Künstlern wie Jean Cocteau, Pablo Picasso und James Joyce verkehrt, als Fou chantant, als singender Narr. Für die Franzosen verkörpert er in seinen Liedern und bei Auftritten die Légèreté und die Joie de vivre, Lässigkeit und Lebensfreude. Ohne ihn wären wir alle bloß Buchhalter, hat Jacques Brel, einer der Großen des Chansons, über seinen Kollegen Trenet gesagt. Au suivant. Jacques Brel, der Missionar des Chansons. Der Flame Jacques Brel gilt als größtes Talent des ernsten Chansons im 20. Jahrhundert. In rund 500 Liedern und zahllosen Auftritten entwickelt der Sohn eines Brüsseler Kartonagefabrikanten neue Ausdrucksmöglichkeiten. Brels Chansons sind hochpoetische, ernste Angelegenheiten. Es verbietet sich, sie mit allzu leichtem Material zu kombinieren. Das Existenzialistische an diesen Liedern hat offenbar damit zu tun, dass Brel für seine Künstlerlaufbahn eine abgesicherte bürgerliche Existenz aufgegeben hat. Brel verlässt 1955, er ist gerade mal Mitte 20, Frau und Kinder, mit denen er bis dahin in Brüssel gelebt hat, um seinen Traum vom Chansonstar zu verwirklichen. In Paris braucht er mehrere Jahre, um sich als Spitzenchansonnier zu etablieren. Zu ungewohnt ist sein rebellischer Ton, trotzdem passt er in die frühen 60er Jahre, die Zeit des Aufbruchs. Anders als der angloamerikanische Popsong, bei dem meistens der Sound im Zentrum steht, lebt das Chanson vor allem vom Text. Auf ihn konzentriert sich die gesamte Aufmerksamkeit. Die Musik spielt eine eher untergeordnete Rolle, sie fungiert gewissermaßen als Untermalung. Gleichzeitig stellt das Singen eines Chansons einen theatralen Akt dar, das bedeutet, das Chanson will vor Publikum glaubwürdig dargestellt sein. Der Interpret muss jedoch über keine überragenden stimmlichen Fähigkeiten verfügen, wie beispielsweise der Opernsänger. Er darf sich auch in simplem Sprechgesang ergehen, Hauptsache man versteht den Text. Mais bonjour, mademoiselle Germaine. J'ai porté des bonbons, parce que les fleurs sont périssables. Der Chansonnier ist immer ein Vortragskünstler, ein Schauspieler, der den Text eines Liedes gleichsam zum Leben erweckt. So erklärt sich auch, warum im Chanson von jeher der Typ des Rollentextes weit verbreitet ist. Für die Dauer eines Liedes schlüpft der Sänger in eine Rolle. Er stellt Zwänge, Ängste und Hoffnungen einer Figur dar und stiftet so die Möglichkeit zur Identifikation. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Viele von Brels Chansons sind geradezu Minidramen, wobei alle Spielarten des Dramatischen, von der Tragödie bis zur Farce und zur Parodie vertreten sind. Der einzige Schauspieler ist Brel selbst, der mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, mit Musik, Stimme, Gestik und Mimik, seine Rollen spielt. Schreibt der Publizist Dietmar Rieger. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, moi. Brels Chansons, eben Welttheater in drei Minuten, werden nicht umsonst zum Inbegriff des anspruchsvollen Liedes. Seine Texte sind von einer seltenen Feinheit und von einer psychologischen Raffinesse, wie es sie vor ihm nicht gegeben hat. In einem Interview erklärt Brel: Das Chanson erlaubt es mir, meine Empörung zum Ausdruck zu bringen. Was meinen Blick stört, was das Glück beeinträchtigt, das greife ich an. Ich bin besessen von den hässlichen und gemeinen Dingen, über die niemand sprechen will. Als ob man Angst hätte, eine Wunde zu berühren, die man versorgen muss. dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Bis 1967 spielt Brel seine wichtigsten Platten ein und konzertiert bis zu 300 Mal pro Jahr. Ihm ist klar, dass er es in den Olymp der Chansonniers geschafft hat, als die Leute, um ihn zu sehen, vor der wichtigsten Liederbühne Frankreichs Platz nehmen. Im Olympia, einer der bedeutendsten Konzertsäle für populäre Musik. Das Olympia ist die dienstälteste Music Hall von Paris. Ende des 19. Jahrhunderts wird sie vom Moulin Rouge-Gründer errichtet. Hier zeigen Zirkusakrobaten ihre Kunststücke, Ballettszenen und Operetten finden in dem plüschig-roten, stuckverzierten Saal statt, bis er 1929 in ein Kino umgewandelt wird. Seit 1952 wird das Olympia wieder als Music Hall geführt. Auch ausländische Sängerinnen und Stars müssen sich, wenn sie nach Paris kommen, hier dem einheimischen Publikum stellen. Stars wie Marlene Dietrich etwa oder Jimi Hendrix. Das Pariser Publikum kann Vergleiche anstellen, denn schließlich sind sämtliche Größen des französischen Chansons hier aufgetreten. Von Edith Piaf über Charles Aznavour, von Juliette Gréco bis zu Gilbert Bécaud, sie alle haben sich verneigt auf der Bühne des legendären Amüsiertempels, der knappe 2000 Sitzplätze umfasst. Als das Olympia in den 90er Jahren abgerissen werden soll, interveniert Frankreichs Kulturminister und erklärt das Olympia kurzerhand zum nationalen Kulturdenkmal. Das handtuchschmale Gebäude wird wenige Schritte von der ursprünglichen Adresse Stein für Stein wieder aufgebaut. Für Jacques Brel ist bereits früher Schluss. Der Missionar de Chanson, wie ihn Kritiker nennen, manche bezeichnen ihn als Saint-Jacques oder als Abbé Brel, als Chanson-Hohepriester. Er gibt 1967 sein letztes Konzert. Er wolle nicht als alter Sänger enden, gibt er zur Begründung an. Tatsache ist, dass sich die populäre Musik in dieser Zeit wesentlich wandelt. Die Beatles veröffentlichen ihr epochales Studioalbum Sgt. Pepper. Bob Dylan schließt seine Gitarre auf dem Newport Festival an das Stromnetz an und elektrifiziert seine Protestsongs. Seitdem ist die Popmusik nicht mehr wiederzuerkennen. Diese Umstände dürften mit hineingespielt haben bei Brels radikalem Rückzug aus der Öffentlichkeit. Als der Chansonstar unheilbar an Krebs erkrankt, steigt er aus und zieht sich zurück, wie schon der Symbolist Paul Gauguin, auf die paradiesischen Atolle der Südsee. 1978 stirbt der Moralist des Chansons im Alter von nur 49 Jahren und ganz Frankreich trauert. Fernseh- und Radiosender ändern ihre Programme. Politiker erklären, der gebürtige Belgier bleibe im Herzen aller Franzosen lebendig. Attention! Attention! Serge Gainsbourg. Agent provocateur und Antibürger. Neue Rollen für den Chansonnier. Serge Gainsbourg wird in Deutschland vor allem mit seiner Stöhnorgie Je t'aime moi non plus in Verbindung gebracht. Das ist schade, denn Gainsbourg setzt in vielfacher Hinsicht Maßstäbe. Als Musiker wie als Schallplattenkünstler und als Produzent. Zeit seines Lebens verkörpert er den Typ des hypersensiblen Künstlers. Mit ihm kommt das Chanson im Medienzeitalter an. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux. Comment te dire adieu? Gainsbourg gelingt von Anfang an der Spagat zwischen leichter Unterhaltung und anspruchsvollem Chanson. Nachdem er Mitte der 50er Jahre in Paris seine Laufbahn als Profimusiker begonnen hat, profiliert er sich kurze Zeit später als Autor zahlreicher Hits. Er schreibt für Brigitte Bardot und Juliette Gréco oder, wie hier zu hören, für Françoise Hardy, für zahlreiche Stars und Sternchen. Die Lieder, die er im Auftrag schreibt, und das wird er bis ans Ende seiner Karriere beibehalten, sind ganz auf die Fähigkeiten seiner Klientinnen zugeschnitten. Gainsbourg wagt sich aber auch an schwierige Stoffe. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers direct par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr. In den 60er Jahren arbeitet der 1929 geborene Pianist und Sänger hauptsächlich im Studio. Jedes seiner Alben klingt anders. Gainsbourg interessiert sich nicht sonderlich für einen wiedererkennbaren Stil. Einzige Konstante, sein fast gehauchter Sprechgesang, ganz nah am Mikrofon. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bunny. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bunny Parker et Clyde Barrow. Bunny and Clyde. Gainsbourg bringt, wenn man so will, Popsong und Chanson zusammen. Die klangliche Seite liegt ihm am Herzen. Deswegen integriert er Jazz, Rock, Disco und Reggae-Elemente in seine Chanson. Selbst vor großen Studioproduktionen, vor dem Einsatz von Streichorchestern etwa, schreckt er nicht zurück. Weil Gainsbourg unter heftigem Lampenfieber leidet, tritt er jahrzehntelang nicht auf. Erst Ende der 70er Jahre, als er mit jamaikanischen Musikern eine Reggae-Fassung der Marseillaise einspielt, unter dem provokanten Titel Aux Armes etc., entscheidet er sich wieder für die Bühne. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant. Die französische Nationalhymne ist das Chanson par excellence. Aber die ehemalige Revolutionsballade leicht despektierlich als flotte Reggae-Nummer zu arrangieren, darf man das? Gainsbourgs Version ruft in der Grande Nation einen vorhersehbaren Sturm der Entrüstung hervor. Kettenraucher und Frauenheld Gainsbourg kultiviert das Image des Poet Maudit, des verfemten Dichters, eine Haltung, die Tradition hat unter den Literaten Frankreichs. Sie reicht von François Villon über Charles Baudelaire bis zu Jean Genet. Der Künstler versteht sich als Außenseiter. Er legt die Finger in die Wunden der Gesellschaft und schreckt selbst vor Tabus nicht zurück. Als Serge Gainsbourg 1991 im Alter von 63 Jahren stirbt, scheint das Chanson seine überregionale Strahlkraft verloren zu haben. Doch es dauert nicht lange, bis eine neue Generation von Chansonsängerinnen und Sängern dem französischsprachigen Lied zu neuem Ansehen verhilft, auch außerhalb Frankreichs. Allons enfants! Benjamin Biolay. Der Vorreiter des Nouvelle Chanson und des French Pop. Er ist wahrhaft der Benjamin, der jüngste unter den Chansonautoren, die hier vorgestellt werden. Der 1973 geborene Biolay hat die von Gainsbourg entwickelten Haltungen verinnerlicht. Er arbeitet zum einen als Autor, Komponist und Produzent für andere. So schrieb er den Großteil der Musik für das Comeback-Album des 85-jährigen Henri Salvador, wie Charles Trenet, ein legendärer, ein großer Chansonnier. Biolay, der ein Studium am Konservatorium absolviert hat, veröffentlicht aber auch unter eigenem Namen ambitionierte Konzeptalben. Sie erinnern nicht nur wegen der aufwendigen Studioproduktion an Serge Gainsbourg. Zärtlich hingehauchter Sprechgesang. Empfindsamkeitsvirtuose Benjamin Biolay ist der Primus inter pares des Nouvelle Chanson. Verbunden mit Biolay sind gleichaltrige Chansonkünstler wie Coralie Clément, Karen Ann und viele, viele mehr. Biolay grenzt sich in Interviews gerne ab. Als Galionsfigur eines Trends mag er nicht gelten. Doch die Hüter der Tradition pflegen ihn bereits als ebenbürtigen Nachkömmling. Benjamin Biolay, l'amour. Benjamin Biolay, Tourmonde. Auf ihrem jüngsten Live-Album, das natürlich im Olympia aufgenommen ist, wo sonst, trägt Juliette Gréco, die große alte Dame des Chansons, auch Lieder von Benjamin Biolay vor. Sie würdigt damit den Jungspund und stellt seine Lieder in eine Reihe kanonwürdiger Chansonniers. Beschwörend nennt sie bei dieser Geschichtsstunde vorab die Namen der bedeutenden Liedautoren. Serge Gainsbourg. Akkordeon. Jacques Brel. Bruxelles. Das französische Chanson ist wieder mal quicklebendig. Es gibt unzählige junge Chansonsängerinnen und Sänger. Ihre Lieder werden gern gehört und sie verkaufen sich gut, auch im nicht-französischen Ausland. Nicht nur, weil der Nachwuchs die Errungenschaften von Charles Trenet, von Jacques Brel und Serge Gainsbourg verinnerlicht hat, sondern auch, weil die neuen Chansons auf angenehme Weise zeitgenössisch klingen. Dass man das Chanson jetzt anders vermarktet, nämlich als französische Popmusik, muss nicht stören. French Pop, das klingt nicht mehr so streng und ehrwürdig wie der Begriff Chanson, meint aber im Grunde dasselbe. Eben ein leichtes und ein tiefsinniges, ein vergnügliches und ein ernstes Lied mit französischem Text.